Good morning! Guten Morgen! We are up, bright and happy and cheerful. Wir sind auf, zufrieden, glücklich und fröhlich. Look. Schau. Now we've talked about hope. Jetzt haben wir über Hoffnung gesprochen. We've repented of our discouragement. Wir bereuten unsere Entmutigung. We've understood that it's the biggest tool of the devil, which is hopelessness and discouragement. Wir haben verstanden, welches das größte Werkzeug vom Teufel ist, nämlich Hoffnungslosigkeit und Entmutigung. Filled our hearts with this future expectation that is so glorious. Wir füllten unser Herz mit dieser zukünftigen Erwartung, die so herrlich ist. But now we will talk just a little bit. Aber jetzt sprechen wir ein bisschen darüber, about putting a foundation under our hope. Ein Fundament unter unsere Hoffnung zu legen. Look, schau. The Bible says, faith is the substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. Die Bibel sagt, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. I was thinking about this today. Heute dachte ich über das nach. We often believe for heaven and hope for things on earth. Wir glauben oft an den Himmel und hoffen für Dinge hier auf Erden. And convince our heart that we don't hope, but we actually already believe for the things on earth. Und überzeugen unser Herz, dass wir nicht hoffen, sondern schon an die Dinge hier auf Erden glauben. But we don't even believe, we just hope. Aber wir glauben nicht einmal, wir hoffen. So we keep expecting, expecting, expecting. Wir erwarten, erwarten und erwarten. And what we expect remains in the future. Und was wir erwarten, bleibt in der Zukunft. You know, the things that God has provided for us for here while we walk this earth. Weißt du, die Dinge, die Gott für uns bereithält, für jetzt, während wir auf Erden sind? Those things we must not hope for, but those things we must place a foundation under hope. Für diese Dinge müssen wir nicht hoffen, für diese Dinge müssen wir ein Fundament unter die Hoffnung legen. And that's the thought that I want to finish this whole series. Das ist der Gedanke, womit ich diese Serie beenden will. I hope that by now your heart is so excited and filled with your eternal hope. Ich hoffe, dass jetzt dein Herz so begeistert und erfüllt ist mit deiner ewigen Hoffnung. I hope you will never again open your heart for discouragement. Ich hoffe, dass du nie wieder dein Herz für Entmutigung öffnen wirst. But as you walk through this earth heading to heaven, während du auf Erden lebst und auf den Himmel zugehst, as you understand that once you enter eternity, all you do is continue how you've walked here on this earth. Wie du verstehst, dass wenn du in die Ewigkeit eingehst, du genauso weiterfährst, wie du hier auf Erden gelebt hast. You need to understand also, musst du auch verstehen, that for all the things that God has for you in this life while you walk towards eternity. Dass für alle Dinge, die Gott für dich bereithält, während du hier auf Erden lebst und auf die Ewigkeit zugehst, you can't act towards them with an expectation, hope, expectation and hope that they will happen. Du nicht mit einer Hoffnung und Erwartung entgegentreten kannst, dass sie passieren werden. Because then that hope doesn't even have a good foundation. Weil dann die Hoffnung kein gutes Fundament hat. So you need to add faith. Also, du musst Glaube hinzufügen. And faith you can never have unless you have a basis to believe, which is what God says. Und Glaube kannst du nie haben, es sei denn, du hast eine Basis zu glauben, welche ist, was Gott gesagt hat. So, as we finish this whole series, I want to encourage you. Während wir diese Serie beenden, will ich dich ermutigen, never take your eyes off eternity. Dass du deine Augen nie von der Ewigkeit wegnimmst. Joyfully expect heaven and celebrate your life as you live it on earth. Erwarte freudig den Himmel und feiere das Leben, während du es auf der Erde lebst. But while you walk towards heaven, God has an amazing life for you. Earth too. Während du der Ewigkeit entgegengehst, hat Gott hier auf Erden auch ein erstaunliches Leben für dich. But the amazing life here on earth can only be experienced by faith and not by hope. Dieses erstaunliche Leben kann jedoch nur durch Glauben erlebt werden, nicht durch Hoffnung. And it's that faith that gives you the foundation that you can experience it now. Und es ist dieser Glaube, der dir das Fundament gibt, dass du es jetzt erleben kannst. In order to have that faith, you need to know what God has given to you. Um diesen Glauben zu haben, musst du wissen, was Gott dir gegeben hat. So keep filling yourself with the understanding of the truth of the finished work of the cross. Fahre fort, dich mit dem Verständnis über das vollbrachte Werk zu füllen. Keep filling your heart with thankfulness that God did everything through the cross. Fülle dein Herz mit Dankbarkeit, dass Gott alles durch das Kreuz getan hat. God does not call the qualified, but he has qualified the call. Gott beruft nicht die Qualifizierten, er qualifiziert die Berufenen. You know, once you understand this, wenn du dies verstehst, you're not looking anymore about at your own ability and qualifications, but you look at God. Schaust du nicht länger auf deine eigenen Fähigkeiten und Qualifikationen, du schaust auf Gott. 12 apostles are the perfect example. Die 12 Apostel sind das beste Beispiel. I mean, nobody that I know, no Christian leader that I know, would have chose those guys to be his leaders. Niemand, den ich kenne, kein christlicher Leiter würde diese Leute wählen, um ihr Leiter zu sein. Yet Jesus did. Doch Jesus tat es. Why? Warum? The Lord knew that I can choose the worst. Dass ich die Schlechtesten wählen kann. But if they believe what I've done for them, doch wenn sie glauben, was ich für sie getan habe, I can powerfully use them. Dann kann ich sie mächtig gebrauchen. So put your faith in the cross and keep hoping, which is expecting joyfully, your eternal salvation. Lege deinen Glauben in das Kreuz und behalte die Hoffnung, was bedeutet, freudig deine ewige Errettung zu erwarten. I hope that you guys have enjoyed the series. Ich hoffe, dass euch die Serie gefallen hat. I enjoyed teaching it. Ich genoss es zu lehren. Did you enjoy translating it, Daniel? Hast du es auch genossen zu übersetzen, Daniel? Look, Daniel enjoys it too. Daniel genoss es auch. Thank you guys. Danke, Leute. Thank you for following us and listening to us. Danke, dass ihr uns folgt und uns zuhört. We do love serving you. Wir lieben es, euch zu dienen. We really do. Wir lieben es wirklich. Thank you. Danke.